Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 179. Heute zum Start in der kleinen Besetzung, außer mir mit dabei der Dennis. So, Herr Marvin kommt hoffentlich in wenigen Minuten noch hinzu, aber wir wollen dann doch schon mal beginnen und zwar rückblickend auf doch eigentlich, wie ich fand, recht spannende 90 Minuten gegen Gladbach, oder? Insbesondere die ersten Minuten waren ja doch sehr aufregend. Schade, dass Seferovic nicht gleich sich belohnt hat in der, ich glaube, es war nach 30 Sekunden oder sowas. Ja, diese, also das ist natürlich schade. Das ist aber leider auch ein Manko, meiner Meinung nach, von Seferovic, diese Bälle mal mit ein bisschen weniger Wucht, aber gezielter aufs Tor zu bringen. Klar, der Winkel war nicht perfekt. Die Situation umkämpft. Es ist schwierig, da überhaupt noch einen Abschuss gut zu bringen. Aber es ist halt schade, dass der Ball dann gar nicht aufs Tor geht, sondern dann doch, ja, ich weiß nicht, 2-3 Meter übers Tor geht. Ist schade. Und wenn man dann auch sieht, in der Gegensituation, in Anführungszeichen, ich glaube, es war dann so nach 10 Minuten, die Situation von Hermann gegen Trapp und ich glaube, Otschipka hat dann noch gestört gehabt. Hätte natürlich dann auch gleich so enden können, dass wir ja trotz gutem Anfang dann gleich nach der 11. Minute schon hinten liegen. Und ja, ich weiß nicht, wie hast du das gesehen? Na, du merkst bei Seferovic so ein bisschen, da ist halt viel Druck dahinter. Der hat jetzt schon lange kein Tor mehr geschossen, der will es so mit aller Gewalt. Und da merkst du halt auch irgendwie, finde ich, so ein bisschen in diesen Abschlüssen, da steckt halt viel Frust und so dieser harte Wille drin, dass er dann halt wirklich da einfach so dermaßen auf diesen Ball draufzimmert. Er hatte ja später auch nochmal eine Chance, wo er auch durchaus hätte treffen können, wo er dann auch irgendwie den Ball mit dem linken Fuß erwischt hat und dann auch das Ding verzogen hat. Ja. Also ich glaube, wenn der Kerl einfach mal ein Tor schießen würde, das würde ihm extrem helfen. Ja, das stimmt, ja. Wahrscheinlich einfach viel zu viel Druck, den er sich da selbst macht, gerade nach dem Ausfall von Alex Meyer. Natürlich liegen die Hoffnungen jetzt in ihm. Ein Valdez ist zwar schön, dass wir den haben und hat ja auch ein an sich feines Spielchen gezeigt am Freitag, aber ein Alex Meyer kann er halt nicht ersetzen und ein Seferovic Weiß ich gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob jetzt alle unbedingt irgendwie einen Alex Meyer ersetzen müssen. Ich meine, klar, er hat die meisten Tore geschossen und er hat auch die meisten Tore in der Liga bis jetzt nach wie vor noch geschossen. Mhm. Aber da gibt es ja durchaus auch noch ein paar andere, die auch in der Lage sind, Tore zu schießen. Aigner hatte ja auch Chancen und der ist ja auch jetzt mit 10 Treffern, die er schon gemacht hat oder was, ist er jetzt auch ja nicht absolut unbeschrieben. Ja? Da sprichst du was Gutes an, aber es ist eben so, in diesen Situationen, ich fand, das war ein Spiel, da hättest du einen Meier gut gebrauchen können. Klar ist es dann wieder so, der läuft dann teilweise nicht genug zurück oder die Situation nach hinten könnten dann wieder ein bisschen mehr, hätte mehr sein können. Mittelfeldarbeit ist ja, oder Abwehrarbeit besser gesagt, ist ja manchmal nicht so ganz sein Gebiet. Aber du hast gemerkt, Situationen, du hast einen Aigner schon angesprochen. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, dann schon in der zweiten Halbzeit. Die das Situation. War in der zweiten, ja, definitiv. Das ist natürlich schade, dass du dann aus diesen Situationen nicht das Tor machst. Und da brauchst du eben diese Kaltschnäuzigkeit von einem Meier, der wirklich zwar manchmal nur 10 Ballkontakte in so einem Spiel hat, aber 2-3 Tore macht. Ja, das stimmt schon. Das war eher so gemeint mit Ersetzen, nicht generell Meier ist der Superstar und Meier ist klasse, sondern eher diese Coolness, dieses, ich bin zwar nicht oft am Ball, aber ich bringe mich so in die Situation und bin dann wirklich so eiskalt, dass die Dinger dann auch sitzen. Ja. Das ist natürlich was, wo auch ein Valdez, ich weiß nicht, vielleicht kommt es noch. Er hat ja auch seine Chancen gehabt. Ich glaube, einen sehr guten Kopfball auch in der ersten Halbzeit. Oh noch. Ja, der war richtig gut. Aber gut, Matlung hatte ja auch in der zweiten Halbzeit auch so ein Ding nach einer Ecke. Ja, also ja. Gefährlicher Kopfball nach einer Ecke. Ja, hat das mal einer im Kalender bitte rot notiert? Ja, es ist auf jeden Fall nicht ständig der Fall, dass da wirklich was Zählbares bei, oder zählbar im Sinne von aufs Tor. Ja, das hast du jetzt schon sehr freundlich wieder ausgedrückt. Deine Frage war ja gerade eben noch nach dieser Torchance von Gladbach in der 10. Minute oder irgendwas. Ja. Also das war halt wieder der Klassiker, ja. Unsere Abwehr guckt nach dem ballführenden Spieler, kriegt nicht mit, dass hinter ihnen quasi einer schneller ist und da durchläuft. Ein langer Ball. Und wenn Trump nicht so reaktionsschnell gewesen wäre und innerhalb von Millisekunden seinen Arsch runtergekriegt hätte, das Ding wäre halt gnadenlos durch die Hosenträger gegangen. Der hätte nichts machen können. Also da muss man wirklich sagen, Kevin Trapp sowieso gutes, sehr gutes Spiel gezeigt. Meiner Meinung nach auch hinten, ich glaube kurz vor Abpfiff oder sowas, war da nochmal eine Situation, wo ich noch gedacht habe, ach ja, jetzt verschenken sie auch noch den einen Punkt. Auch grandios gehalten. Kann man wirklich sagen, Gott sei Dank hatten wir den am Freitag gehabt. Sonst, wie du sagst, also es gibt sicherlich viele Spiele, viele Torwerte in der Bundesliga auch, die da nicht so reaktionsschnell gewesen wären und wo es dann wahrscheinlich schon wieder für uns schlecht ausgesehen hätte mit den Punkten. So, immerhin ein Punkt ist natürlich schon was, womit man zumindest gegen den, ich glaube, aktuell Tabellendritten, müssten die ja sein, ne? Ja. Doch leben kann. Ja, ich wäre vorher echt froh gewesen über den einen Punkt, den beschriebenen. Im Nachhinein habe ich mich so ein bisschen geärgert, weil ich fand, es wäre halt doch mehr drin gewesen. Ich muss auch dir widersprechen mit deiner ersten Aussage, die du getroffen hast, dass du gesagt hast, dass die ersten Minuten die spannendsten waren. Nein, nein. Ich fand die letzten 15 Sekunden der Nachspielzeit, das waren die Punkte, wo mir so dermaßen die Düse gegangen ist. Das stimmt natürlich, aber ja. Das liegt natürlich dran, weil ich wollte es jetzt noch für den neutralen Beobachter, ich sag mal so, ich glaube, ja, obwohl, du hast eigentlich recht, selbst für den neutralen Beobachter war das wahrscheinlich mehr als spannend, für uns als Eintracht-Fans natürlich absolut nicht auszuhalten. Also dieser blöde Kerl, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, der da eingewechselt wird, dribbelt sich einmal quasi durch die komplette Abwehr und wenn Trapp da nicht gedankenschnell die Arme hochgerissen hätte und das Ding irgendwie rausgeforstet hätte, da wäre ja alles zu spät gewesen. Das wäre ja, halt wieder so typisch Eintracht gewesen. Lieferst 92 Minuten ordentliches Spiel ab, hast Chancen, kannst 3 Punkte mit nach Hause nehmen, ja, und in den letzten 10 Sekunden fängst du eins. Das wäre ja typisch gewesen. Das wäre typisch gewesen, auf jeden Fall. Ja. Naja, gut, ich sag mal so, es war natürlich, die Vorzeichen standen ja auch nicht perfekt. Wir hatten es ja schon angesprochen, ein Meier hat gefehlt, ein Stendera war, glaube ich, der war nicht verletzt, sondern ich glaube, 5. gelbe Karte. Ja, ist natürlich auch was vom System her. Auch überrascht hat mich, dass ein Ignoski auf rechts gespielt hat, nicht ein Chandler. Genau, ich meine, dass du ein Medojevic ins Mittelfeld steckst, das war ja fast abzusehen. Genau. Aber dass er dann halt wirklich auch hingeht und sagt, Chandler, du brauchst mal Gedankenpause. Da ist die Bank, Ignoski, fit, rein. Das hätte ich jetzt so an der Stelle nicht erwartet. Wir haben zwar letzte Woche darüber gesprochen und haben gesagt, fänden wir gut. Genau. Aber dass er es jetzt wirklich auch mal umsetzt? War ich auch sehr positiv überrascht. Ignoski's Spiel war okay, war jetzt nichts Atemberaubendes, aber also war in Ordnung. Ist aber ja trotzdem nicht über die kompletten 90 Minuten gegangen. Ignoski meinst du? Doch. Ignoski war doch 90 Minuten auf dem Platz, oder? Ach stimmt, die haben nachher den Chandler für den Medojevic gebracht. Okay, ja. Gehabt. Genau. Okay. Genau. Ja, da war mein. Aber du hast recht, positionsgetreu hat er nicht 90 Minuten als Rechtsverteidiger gespielt. Genau, weil der ist ja dann nach vorne. Genau. Ja, okay, gut. Das war mein Denkfehler gerade in der Nummer drin, ja, okay. Kein Ding. Aber dementsprechend war ich auch von der Aufstellung her das, was er zur Verfügung hatte. Blöd war ein bisschen, dass wir nicht dreimal gewechselt hatten, aber ich beschwere mich ja schon gar nicht, wenn wir 2 Wechsel machen, ist das ja schon super. Du, wir können froh sein, wenn wir 1 Wechsel machen, ja. Also das ist ja schon Hochleistung für uns. Aber also ich weiß nicht, ob dich das nicht auch schon wieder so, wo man gedacht hat, warum wird jetzt hier nicht eventuell nochmal ein frischer Blum oder ein frischer Inui gebracht, weiß ich nicht. Hätte man ruhig mal machen können. Klar, das System hat ganz gut so funktioniert. Ein Piasson hinten rein nochmal zu bringen, okay, auch in Ordnung. Ja, weiß ich gar nicht. Also Medojevic hat er ja vom Platz genommen wegen Gelb. Mhm. So, nachvollziehbar. Macht Sinn. Ja. Ich glaube eher, dass er den Piasson für Valdes gebraucht hat, weil er gerne irgendwie nochmal eine Offensivkraft gehabt hätte. Und da war halt einfach nichts auf der Bank. Naja, das stimmt. Ja, also da fehlt dir dann an der Stelle halt einfach ein Stürmer, den du dann irgendwie noch bringen kannst in den letzten 10 Minuten. Und dann hat halt schon ein Piasson von allen denen, die dann da noch sind, mehr Offensivqualitäten, Offensivqualitäten als in Inui jetzt. Ja? Inui macht zwar Unruhe, aber Abschluss. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Obwohl, da haben wir ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen gehabt, ein Aigner, ein Seferovic und so weiter, die können ja alle eigentlich auch Tore schießen, wenn sie mal dazu kommen. Ja, ich fand auch die Situation, sobald das Spiel schnell wurde, sobald das Spiel auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, nicht ganz so statisch war, hatten wir unsere Chancen. Ich erinnere mich auch noch, ich glaube, Wendt hatte dann nochmal einen Ball rausgeschlagen mitten aus dem Strafraum, der wäre so gefährlich auf den Aigner gekommen. Auch die Abwehr im Endeffekt überrannt gehabt. Ja, schade, dass so Bälle natürlich dann auch nicht ankommen, aber von so Bällen hätte ich auch gerne mehr gesehen. Und ich weiß nicht, ob da Pierson jetzt so der ideale Spieler an der Situation ist, aber gut, ich sag mal so, du hättest ja auch, obwohl es eigentlich die anderen Wechsel, das hätte alles nicht viel Sinn gemacht. Und Kittel hat auch ein ordentliches Spiel gemacht. Kittel hätte ich jetzt nicht rausgenommen. Genau. Der hat eigentlich ganz gut Bälle verteilt und der kann ja eigentlich auch ganz gut schießen. Ein Aigner war sowieso der Motor schlechthin, den hätte ich nicht rausgenommen. Na gut, ist halt dann die Frage, Valdes oder Seferovic, ja. Valdes, dem fehlt vielleicht an der Stelle einfach noch so ein bisschen die Fitness. Ja. Ja, ansonsten war da halt nicht mehr viel, was du irgendwie hättest wechseln können, zumal du ja fast auch nur irgendwie Abwehr oder du hattest eigentlich nur Abwehr und Mittelfeld auf der Bank sitzen. Ja. Was man noch hätte machen können, theoretisch natürlich nur einen Injoski dann zu ersetzen und eventuell eine Raute zu machen, statt die Doppel-6 mit Hasebe in Anführungszeichen. Hättest du vielleicht machen können, der Injoski, dass du den Injoski dann einfach komplett auch nochmal auswechselst später. Das war ja eher dann so die Situation hast du ja schon angesprochen. Chandler kam ja dann für den Medojevic, dadurch Injoski nach vorne gerückt. Wäre noch eine Möglichkeit gewesen, um einfach vielleicht noch ein bisschen Frische reinzubringen. Injoski ist auch auf der Seite, hat gut gepumpt. Weiß ich nicht, ob das nicht noch eine Alternative gewesen wäre. Obwohl, wie gesagt, wir müssen ja wirklich auch, du sagst, ja, wenn ich das Spiel sehe, bin ich nicht ganz so zufrieden, dass ein Punkt ist. Ich muss sagen, weiß nicht, es waren schon ein paar Situationen dabei. Vielen Dank an Kevin Trapp für seine gute Leistung von dem Wochenende. Gott sei Dank, hat das alles auch so gepasst. Klar, wir haben unsere Chancen nicht genutzt, die wir hatten. Gerade auch die eigene Chance, wo wir vorhin auch schon gesagt hatten, ist natürlich super ärgerlich. Prinzipiell bin ich aber mit dem Punkt mehr als zufrieden. Du, unterm Strich, nachdem wir ja eigentlich vor 2 Wochen gesagt haben, so von wegen, jetzt kommen die Null-Punkte-Wochen, ja, wo wir eigentlich gesagt haben, da ist jetzt die Saison fast nichts mehr zu holen, bin ich mit einem Punkt gegen Gladbach schon irgendwo einverstanden. Ja? Also es wäre halt vom Spiel her und von der Chancenverteilung und von den Möglichkeiten mehr drin gewesen, aber wenn man sich mal das Gesamtding anguckt, ist der Punkt okay? Ja, also da sprichst du was Gutes an, ja. Es war jetzt wieder so ein Überraschungspunkt in Anführungszeichen, nach so teilweise desaströsen Leistungen. Spielst du gegen Gladbach wieder normalen Fuß, wie schon in der Hinrunde, wo wir auch gesagt haben, oh je, was wird das werden? Und dann überraschst du in den paar Spielen, die dann kamen, so dermaßen, lässt ja hoffen, auch dass das natürlich die nächsten Wochen auch so weitergeht. Ja, gut, also Dortmund weiß man jetzt nicht, aber könnte charaktermäßig uns ähnlich gut liegen, wie Gladbach uns liegt. Ja. Danach wenn es gegen Bremen, Hoffenheim und die geht, da kommen halt dann wieder die sauren Gurkenwochen. Das sind dann wieder so Spiele, die will sich keiner wirklich freiwillig angucken einfach. Ja? Also da ist Dortmund jetzt noch das Spiel, auf das ich mich am meisten freue und am Ende noch gegen Leverkusen, aber die dazwischen sind, das ist alles so, naja, wenn halt nichts läuft, guckst du es halt. Eigentlich. Blöd sind die. Achter. Also diesen Achter, Bremen Siebter, also da ist schon irgendwo jeder hat Bock, Europa zu spielen. Das ist einfach so. Dann nehme ich auch die Eintracht nicht aus. Und das wir sind natürlich haben keinen jetzt Spiele. Bock. Also so wie wir in den letzten Wochen gespielt haben, haben wir keinen Bock, Europa zu spielen. Sonst hätten wir uns schon vor ein paar Wochen angestrengt. Das stimmt natürlich, aber das sind offensichtlich wieder Last-Minute-Entscheider, Last-Minute-Motivatoren, weil gegen Gladbach lässt mich das wieder hoffen. Und ich muss mich auch korrigieren, Gladbach ist nach dem Spieltag nur noch Vierter. Nicht ja, weil sie punktgleich mit Leverkusen sind und die halt mehr Tore geschossen haben. Genau. Okay. Tordifferenz ist auch genau besser, ja. Ja. Jo. Genau. Also, nee, ich meine nur, aber deshalb, also Hoffenheim, Bremen sind natürlich auch sicherlich heiß drauf, da oben mitzuspielen, sind also definitiv jetzt mit Dortmund, Hoffenheim und Bremen, ja, ich sag mal, wirklich direkte Konkurrenten, wenn du wirklich das Ziel noch verfolgen willst, irgendwie auf Platz 7, der ja unter Umständen reichen wird, oder ist sogar mittlerweile sicher, dass er reicht, ich weiß gar nicht, wie die Konstellation dafür sein muss, aber es gibt ja so viele Konstellationen, wo es dann wirklich passen würde. Muss man mal gucken. Also ich denke, das macht dieses Spiel natürlich dann ein bisschen attraktiver, weil ein bisschen Spannung reingebracht wird. Freue ich mich doch schon irgendwo drauf. Also ich glaube, das werden keine schönen Spiele. Ja, klar, Perspektiven sind vielleicht noch irgendwie da, wobei ich da nach wie vor nicht dran glaube, dass wir daraus irgendwas machen werden. Aber das sind jetzt nicht die Dinger, wo ich mich drauf freue, weil es irgendwelche Spitzenspiele werden, sondern das ist halt, ja das ist halt dann Bundesliga-typisch, quasi. Das Alltagsprogramm, genau. Ja, genau, wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne gucken, Richtung Dortmund, dann werden uns da zwei Dinge ganz immens plagen, nämlich zum einen das Verletzungsthema, ja. Meier ist ja nach wie vor oder ganz lange jetzt erstmal raus, da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Zambrano ist noch nicht wirklich fit, ein Russ auch nicht. Nee, ja? Also Lauftraining. Also das wird definitiv nichts. Zambrano könnte theoretisch was werden, weil er, glaube ich, heute wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, aber nicht viel Luft. Ja. Es ist nicht viel Luft, nee. Also, Stendera kommt ja zurück, der war ja nur gelb gesperrt, das heißt nur ein Spiel. Genau, aber hat natürlich, glaube ich, jetzt U20 gespielt, also auch zumindest gut belastet in der Woche. Mal sehen. Ich hoffe, er kommt ohne Blessuren und ohne. Was heißt gut belastet? Er hat jetzt am Wochenende nicht gespielt und muss jetzt hier unter der Woche mal 90 Minuten auf dem Platz stehen. Also. Ja, aber immerhin. Ja. Ich glaube schon, dass wir allerdings in Zambrano sehen werden, weil was ja noch viel mehr wehtut, ist ja, dass Oczipka und Anderson aus dem Gladbach-Spiel jeweils mit der 5. Gelben rausgegangen sind. Katastrophe, ja. So, und also da fehlt dir natürlich ein immenser, hast du natürlich eine ordentliche Lücke in der Abwehr. Ja. Die du entweder stopfen musst, indem du irgendwie ein Kinzombi oder irgendwas da hinten reinstellst. Wird wohl so laufen, ja. Nee, ich glaube eher, dass Zambrano sich einfach Samstag früh zwei Fitmar-Spritzen in die Beine hauen wird und dann da 90 Minuten auf dem Platz steht. Ja, ob das aber so die bessere Variante ist, ich weiß es nicht. Also ich würde. Kinzombi ist für mich jemand, der auch eine Perspektive hat und der auch eigentlich mal ein ordentliches Spiel machen kann. Natürlich jetzt gegen Dortmund natürlich gleich nach so langer Pause ins kalte Wasser geworfen zu werden, ist natürlich auch, weiß ich nicht, ob das jetzt so optimal ist. Ein Zambrano, ja, also ein Zambrano hat, da haben wir ja auch die Wochen vorher schon ständig drüber gesprochen, Zambrano ist nur gut, wenn er fit ist, ansonsten ist er auch meiner Meinung nach nicht unbedingt so geeignet, um da 90 Minuten zu kicken. Aber du hast recht, die Perspektivlosigkeit wird wahrscheinlich dazu führen, dass wir es wirklich so machen müssen. Wenn er irgendwie spielen kann, wird er auf den Platz getragen, liegt da seine 90 Minuten ab so ungefähr und wird dann hoffentlich auch keine zu großen Böcke bauen. Aber die Situation ist natürlich total verfahren. Die Verletzung, wie du schon gesagt hast, das ist zum Kotzen. Die Gelbsperren sind wirklich nervig und dann kommt es ja noch dazu, dass du im Endeffekt überhaupt nicht eingespielt bist, auch selbst wenn du dann mit den Spielern, okay, das macht es gegen Dortmund wirklich nicht leichter, die ja im Moment auch nicht mehr so ein Bullshit auf gut Deutsch spielen, wie sie teilweise die Saison schon gespielt haben. Ja, ja. Also ich denke, das wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Aber man muss wirklich sagen, wenn du irgendwo noch wirklich an diesen Traum glaubst, dass wir nächstes Jahr eventuell Europa League spielen oder zumindest am Ende ja Platz 7 einnehmen wollen, dann musst du das Spiel gewinnen. Das ist ganz klar. Also das ist ein Unentschieden ist da schon eigentlich zu wenig. Die vorne rennen die auch immer weiter weg. Die beiden anderen hier, Bremen und Hoffenheim, auch vorne. Eventuell kannst du ja auch noch Augsburg verdrängen, wenn du ein paar gute Spiele machst, die machen noch ein paar schlechte. Aber dafür musst du einfach gewinnen. Aber die Aufstellung wird natürlich wirklich problematisch. Also wenn ich mir das so angucke, du hast es ja eben schon angesprochen, was wären denn sonst so deine Möglichkeiten? Also ein Otschipka, wenn der nicht spielt, wen lässt du links spielen? Ja, das ist halt die Frage. Gehen wir es mal Stück für Stück durch. Ja. Trapp ist safe. Rechts? Ja. Chandler oder Injovski? Also ich muss sagen, ich denke, Injovski ist nicht so schlecht. Und du hast ja die Möglichkeit, auch noch einen Chandler einzuwechseln. Chandler braucht mal, du hast ja vorhin was Gutes gesagt, er braucht mal eine Pause für seinen Kopf. Er braucht mal eine Denkpause. Er muss mal ein bisschen klarkommen mit diesen ganzen Situation anscheinend. Ich weiß nicht, was da los ist, aber er kommt ja überhaupt nicht an seine Bestleistungen ran, die er damals gerade zu Nürnberger Zeiten gezeigt hatte. Ja. Also ich denke, Injovski ist da für mich erstmal der zu bevorzugende Spieler. Genau. Denke ich auch, dass das so kommen wird, macht für mich am meisten Sinn. Okay, dann Mitte. Martlung ist gesetzt. Dann hätte ich tendiert dazu, gut, du sagst ja schon, das war ja die Thematik, wenn er fit ist, wird wahrscheinlich ein Zambrano spielen. Ansonsten gerne auch mal ein Kind Zombie auf der Position. Ja, aber Hübner hat am Wochenende gegen Gladbach ja da schon Andeutungen gemacht, so nach dem Motto, ich gehe davon aus, dass Carlos sich in den Dienst der Mannschaft stellen wird und so weiter. Also den werden die irgendwie bis dahin fit prügeln und dann wird er spielen und dann können wir hoffen ausgehen. Wir mal, dass er sich nicht mehr mitnimmt und dann noch ein Spiel ausfällt. Das wäre natürlich dann fatal, ja. Mal gelb-rot oder rot. Ja, das ist natürlich problematisch. Wenn du dann noch, du hast es ja vorhin schon gesagt, wenn dann noch so eine Situation ist, vielleicht bricht die Verletzung wieder auf, dann ist es eben Mist. Aber auch so Situationen können problematisch sein. Dafür haben wir aber natürlich, falls er wirklich da den Eindruck macht, er kommt nicht hinterher und so weiter, können wir ja dann noch kein Zombie einwechseln. Also ja, ich verstehe, was du meinst. Der hat natürlich dann ähnlich wie Seferovic, so dieses, das muss jetzt aber unbedingt funktionieren. Genau, ja, ich habe mich jetzt hier extra irgendwie fit gespritzt und auf dem Platz und da darf mir hier ja kein Fehler passieren und dann bist du natürlich auch schnell dann in dieser Situation, dass du dann doch vielleicht mal zu einem nicht ganz so fairen Mittel greifst. Ja. So ist es, gerade wenn du ein paar Tage nicht auf dem Platz gestanden hast, es ist leider so, du verlierst sofort so dieses Gefühl, kurzzeitig kommst eventuell auch schnell wieder rein, meistens brauchen sie ja zum Glück kein ganzes Spiel. Gerade die Profis sind da ja sehr schnell wieder drin. Aber es kann natürlich schnell eine blöde Situation geben. Auch am Anfang, Dortmund wird auch die Chance suchen, sofort ein Tor zu machen. Das ist ja gerade auch Dortmunds großes Manko. Die liegen hinten, haben Probleme da ins Spiel zu kommen. Die werden auch probieren, sofort ein Tor zu machen. Und wenn da Zambrano nicht gleich fit ist und nicht gleich ins Spiel kommt, könnte ich mir schon vorstellen, eventuell, dass dadurch dann gleich schon eine sehr, sehr ungünstige Situation für den Spieler und eine ungünstige Situation schlussendlich dann auch für die Mannschaft kommt und wir uns dadurch eigentlich mehr kaputt machen, als wir uns durch diese Zwangsspielerei von einem Zambrano, weil wir keine Alternativen haben, in Anführungszeichen, könnten wir uns kaputt machen durch so eine Situation. Aber ich hoffe mal, dass es nicht so kommen wird. Und wie gesagt, wenn es dann mit einem Gelb und du merkst, der steht kurz davor, dann kannst du ja wirklich noch ein Kind Zombie einwechseln. Gut, also gehen wir davon aus, dass Zambrano auf jeden Fall wahrscheinlich starten wird und eventuell später gegen Kind Zombie getauscht wird. Ja, und eventuell sogar Flum, wenn Flum einen besseren Eindruck macht. Flum kann doch auch Innenverteidiger spielen, oder? Ich meine ja. Also dementsprechend, da hätten wir sogar ein paar Alternativen. Mal gucken, was so kommt. Aber lange genug über die Personalie gesprochen. Nächste Position. Links. Ja, links wäre jetzt ja eigentlich zu besetzen mit einem Langzeitverletzten, der jetzt auch zurückgekehrt ist. Jagba, ne? Ja. Das ist oder Kind Zombie auf der Seite dann. Kann der links? Ich meine, der, oder kann der nur rechts? Ja, ich meine, der kann auch links. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Ich meine, ob du jetzt einen Jagba, der lange verletzt und keine Spielpraxis hat, nimmst oder ob du einen jungen Kinzombie da hinstellst. Und wahrscheinlich dann die Trainingseindrücke, die da schlussendlich entscheiden werden. Und es ist natürlich so, dass ein Jagba um einiges schneller wahrscheinlich in so ein Spiel finden würde als ein Kinzombie, der definitiv Jagba, wie viele Bundesligaspiele hat er, keine Ahnung, auf jeden Fall mehr als genug. Deshalb, ein Trainer wird wahrscheinlich immer auf den Erfahreneren erstmal setzen. Können wir also wahrscheinlich von ausgehen, dass ein Jagba da spielt. Wie setzt du unbedingt immer auf den Erfahrenen? Also ich muss sagen, was ich hier bisher so gesehen habe, jein. Also es ist schon sehr häufig hier. Ja, okay, du hast natürlich recht, wenn du dann so Sachen, Situationen benennst, wie hier so ein Flum oder sowas, der überhaupt nicht mehr zum Einsatz kommt, ist natürlich wieder so eine andere Sache. Aber also ich habe schon so das Gefühl, dass es häufig so ist, dass Trainer dann doch lieber den erfahrenen, länger Verletzten wieder reinnehmen, anstatt einen jungen Spieler, der noch überhaupt nicht die Praxis hat wie der Alte. Aber vielleicht auch sehr subjektiv von mir. Hast du eine andere? Siehst du das anders? Ich finde, so ein Jagba kann ja schon immer mal ganz, ganz ordentlich in so ein Spiel auch einsteigen. Der kann auch mal Druck machen. Ist halt die Frage, wie er dann jetzt auftritt, nachdem er so lange da nicht greifbar war. Puh, weiß ich nicht. Ah, schwierig. Ich habe auch überhaupt nicht so Testspiele oder sowas, wo er vielleicht schon mal mitgespielt hat, habe ich gar nicht verfolgt gehabt. Nee, ich auch nicht. Keine Ahnung, also vielleicht, wenn der Marvin nachher noch kommen sollte. Was ja jetzt auch eher im Bereich des Unwahrscheinlichen ist. Ja, aber gut. Wir sagen jetzt einfach mal, vielleicht spielt Jagba, vielleicht spielt Kinzombie, mal sehen. Wissen wir nicht. 50-50 Chance. Meiner Meinung nach. Also lassen wir uns überraschen. Ja. Nächste Position wäre dann defensives Mittelfeld. Wahrscheinlich wieder Medojevic. Nee, warte, der ist verletzt auch, oder? Der hat auch was? Wurde er nicht auch teilweise ausgewechselt, weil er was am Knöchel hatte? Hatte der was am Knöchel oder war das nur wegen dem Gelb? Auch noch. Das. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich meine, er hatte auch. Vielleicht auch nur eine kleine Blessur. Ja, aber ich meine, da war noch irgendwas. Ja, da müssen wir gerade mal gucken. Ja, hier, Schaf musste in der Folge ein erstes Mal auswechseln, zwangsbedingt. Medojevic hatte sich nach einem Duell mit Raphael ohne große Einwirkung des Gegners verletzt. Okay. Ja, ja. Aber hoffen wir mal, dass es nicht zu schlimm ist, weil an sich die Leistung bis dahin war ja in Ordnung. Jo, also. Würde ich jetzt schon an der Stelle einfach wieder sehen, ja. Ja, ich auch. Hasebe, definitiv meiner Meinung nach auch. Ja, unverzichtbar im Moment. Sehe ich genauso. Ja, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen gucken. Wir haben ja jetzt wieder einen Stendera zur Verfügung. Hoffentlich ohne Blessuren und ordentlich fit vom U20-Nationalmannschaftsspiel. Würde ich schon gerne sehen. Ist natürlich schwierig, wen lässt du jetzt hier vorne von den vier Nasen draußen. Schwierig, meiner Meinung nach. Also ein Aigner, meiner Meinung nach, unverzichtbar. Aigner ist für mich auf rechts gesetzt. Der gibt so viel Gas. Der hat Drang zum Tor. Der ist in der Lage, Tore zu schießen. Gerade wenn du auch sagst, du brauchst jemanden, der einen Meier ersetzen kann, dann ist Aigner für mich an dieser Stelle absolut unverzichtbar. Gleichfalls, sehe ich genauso. Also ja. Sind wir uns einig, ist eigentlich auch gesetzt, Aigner. Ein Seferovic, meiner Meinung nach auch. Das ist, er hat zwar im Moment ein bisschen das Unglück gebucht oder die Brechstange, wie wir vorhin schon so schön gesagt haben, ist ihm momentan der zu gute Freund. Ja, aber er setzt halt auch Impulse, er macht Druck, er spricht die Mannschaft an, er legt sich halt auch mal mit dem Gegner an, wenn es sein muss. Ja, also du brauchst halt auch mal so einen, der dann halt auch mal die Leute anbrüllt. Das kann er. Das ist es, ja. Da hast du völlig recht. Also Seferovic bleibt auch. Dann haben wir noch Kittel. Kittel, ordentliches Spiel gemacht. Ja, eigentlich auch zu schade, ihn rauszunehmen. Und dann müsste eigentlich ein Valdez weichen, der eigentlich meiner Meinung nach auch ein Top-Spiel gemacht hat am Wochenende, am Freitag. Ja. Also für mich gibt es im Prinzip zwei Varianten. Die eine Variante ist, du bleibst mit der Aufstellung so von der Formation her, wie sie ist. Ja. Und machst auf der linken Seite entweder Kittel oder Stendera oder wechselst zwischen den aus. Das ist die eine Variante. Ja. Die andere Variante wäre zu sagen, du nimmst einen von den beiden Stürmern raus und spielst mit hängende Spitze, offensiveres Mittelfeld, whatever. Ja. Das wäre dann eine Position, die halt auch Stendera ganz gut besetzen kann oder Kittel, oder die können sich da auch irgendwie mal zwischendrin abwechseln. Da ist halt die Frage, ja, wen du von den beiden Stürmern rausnehmen willst. Also das sind die beiden Optionen, die wir haben. Ich halte es für am wahrscheinlichsten, dass wir erstmal genauso in der Formation auflaufen, wie wir das am Wochenende gegen Gladbach gemacht haben. Und ich vermute auch mal, dass Kittel beginnen wird und dann irgendwann so in der 60., 65. Minute in Kittel geht und dafür ein Stendera kommt. Ja. Ja, könnte ich mir gut vorstellen auch, ja. Das ist das, was ich für wahrscheinlich halte. Aber ich habe mittlerweile echt aufgegeben zu verstehen, was der Trainer vorhat und wie er da irgendwie agiert. Keine Ahnung. Das geht dir sicherlich nicht allein so. Ich gebe dir da völlig recht. Das ist teilweise etwas freaky. Wäre natürlich jetzt nur blöd, wenn Medojevic noch ausfallen würde. Müsste man natürlich gucken, ob du dann einfach mit auch einem nur noch einer 6 spielst. Das wäre auch eine Variante, dass du halt eben einfach auf Raute gehst und dann sagst, okay, Feuer drauf, ja, alles was geht. Hasebe, defensives Mittelfeld reicht und dann ist es klar, dann kannst du einen Stendera als offensives Mittelfeld bringen. Ja, ja, ja, ja. Passt. Oder du sagst, okay, wir bleiben formationsmäßig, dann musst du halt gucken, wie fit Flum ist. Ein bisschen, also ich muss wirklich sagen, es wird schwierig, denn Dortmund wird schon ordentlich Gas geben und ob ich da auf eine weitere Absicherung hinten verzichten will, bei der Kaustruppe, die wir wahrscheinlich da in die Abwehr stellen. Oha. Also, ich denke, es wird ein heißer Ritt. Ich würde fast zu 80% sagen, wenn Medojevic ausfällt, dann offensive Spielweise, Raute und mit einer 6. Einfach um unser Glück im Angriff zu suchen. In der Abwehr haben wir kein Glück. Ja. Offensiv, wenn der Gegner mitmacht, können wir. Haben wir am Wochenende gegen Gladbach gezeigt. Ja. Ob du jetzt am Ende mit 3-0 von Dortmund nach Hause geschickt wirst oder mit einem 3-2 und wenigstens Tore geschossen hast, das macht dann auch keinen Unterschied. Ja. Es darf halt hier nicht, wir dürfen halt nicht der zweite FC Porto der Woche werden. Dann ist halt rum. Das wollen wir auf keinen Fall. Aber da mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen, denn normalerweise machen wir vorne ja immer mal ein Türchen. Wir gucken mal. Naja, hinten brauchen wir die Türchen ja auch nicht zu machen. Da lassen wir den anderen genug Platz. Hinten lassen wir den genug, ja, auf jeden Fall. Na, das ist schon traurig. Also die Leistung hinten, gerade auch mit den Ausstellungen, die wir jetzt so durchgesprochen haben, macht mir schon ein bisschen Bauchschmerzen. Es ist so schade, dass du dieses Pech, also dieses Verletzungspech, das haben ja wahrscheinlich alle Mannschaften, wenn du das so durchguckst, was da teilweise an Spitzenpersonal für über Monate fehlt. Aber unser Kader ist halt da dann doch wieder, zumindest in der Breite, zu schlecht besetzt. Also es ist definitiv, wir können es und wir können froh sein, wenn wir 11 Leute haben, die mithalten können mit den anderen Mannschaften, die hier oben rumspielen. Und davon sind jetzt, ja, sagen wir mal, vier verletzt, dann haben wir einfach die nachrücken, meiner Meinung nach nicht die Qualität, um das überhaupt noch irgendwie zu rechtfertigen, dass da ein Spiel zu Recht sofort auf dem Papier für uns entschieden ist. Das ist klar, wir können hoffen, dass das Ding ist, aber es ist natürlich schon schwierig. Oder siehst du das anders? Also es ist definitiv wieder was, wo ich denke, an der einen oder anderen Position hätte man mal wieder handeln können in der Winterpause. Und ja, das sind halt alles irgendwie schon selbstgemachte, hausgemachte Probleme. Ja, also wir hätten da viel mehr tun können an der Stelle. Das haben wir halt alles irgendwie verbockt. Ich muss ja auch wirklich sagen, klar, jetzt sagen wieder viele, und ich weiß schon, dann kommt wieder, ja, beim Winter kriegst du eh nichts Gescheites für Geld und so weiter oder nur für sau viel Geld. Aber du musst auch sagen, was wir da momentan haben und warum die dann auch teilweise nicht versuchen, so die Altlasten ein bisschen loszuwerden, mal zu gucken, wenn du doch merkst, okay, hier mit dem Spieler, das wird nichts mehr. Wir sehen ja, es sind eigentlich doch sehr, sehr viele Spieler auf der Bank, die wir jede Woche da sehen und die auch ja von den Spielzeiten her, die sie da wirklich mal bekommen haben oder den Chancen doch sehr überschaubar sind. Also wir können jetzt wieder, würden wir uns im Kreis drehen, wenn wir jetzt wieder einen Flum oder so ansprechen würden. Aber es ist schon irgendwie seltsam, dass so ein Spieler, der ja auch sicherlich ein bisschen was an Gehalt bindet und an Geld bindet, warum versuchst du da nicht auch im Winter vielleicht einen Schlussstrich zu ziehen? Vielleicht kriegst du weniger Geld, aber du bist zumindest den Spieler los und hast wieder Kapazitäten an anderer Stelle, wenn du schon nicht mehr ins Risiko gehen möchtest. Ja. Es ist schade und es ist definitiv wieder eine extrem verschenkte Chance. Wir haben es vorher ja noch, ich weiß gar nicht, wie oft wir hier kurz vor der Winterpause ja schon gesagt hatten, oh, hoffentlich gucken wir, dass wir gescheite Innenverteidiger holen. Nicht, dass das wieder so eine Misere gibt wie in der Abstiegssaison und so weiter. So schlimm ist es nicht gekommen, aber es ist trotzdem zum Brechen, dass wir jetzt wieder an der Situation sind, wo natürlich auch alles aufeinander kommt, Gelbsperren und so weiter. Aber du bist schon wieder an der Situation gekommen, wo ich sage, oh mein Gott, du kannst auch gleich fast lassen, da eine Abwehr hinzustellen. Also ein Mattlung da hinten, dass ich sagen muss, oh Gott sei Dank spielt ein Mattlung. Dafür gehöre ich eigentlich schon dreimal geohrfeigt und gesagt, bist du bescheuert? Ist der schlimmste Spieler, obwohl im Moment ist er ja wirklich gut und was weiß ich und spielt ja wirklich, aber sobald da schnelles Spiel ist, der kommt einfach nicht hinterher. Das ist einfach nicht sein Spiel. Er kann viel wettmachen durch sein Stellungsspiel, aber es ist einfach kein Top-Innenverteidiger. Und dass man da jetzt wirklich schon sagen muss, oh Gott sei Dank spielt er an Mattlung und ist fit, da könnte ich schon wieder kotzen. Und wie du es schon richtig gesagt hast, sind hausgemachte Probleme, die natürlich jetzt durch Pech offengelegt werden. Aber du hättest mindestens einen vom Format, ja, meinetwegen auch noch einen vom Format Mattlung da hinsetzen müssen, der ja definitiv jetzt auch nicht so super teuer gewesen wäre. Ja. Aber gut, haben wir nicht gemacht. Auch vorne Sturm haben wir auch. Ich wollte gerade sagen, also ich würde ja auch ohne Abwehr spielen und einfach sagen, wir spielen mit 8 Stürmern, aber die haben wir ja auch nicht. Die haben wir auch nicht, genau. Was wir haben, ist defensives Mittelfeld. Ja. Das haben wir können mit 5 Sechsern spielen. Das wäre auch mal was. Das könnten wir mal. In alter Funkelmanier. Ja? Alle auf die 6. Genau. Neudefinierung der Doppel-6 mit die Doppel-Doppel-6 oder so. Genau, da lassen wir uns schon was einfallen. Wir spielen mit einer doppelten Raute auf der 6er-Position. Ja? Das wäre auch mal was. So ganz innovatives. Ja. Neues Konzept. Ja, genau, ein Torwart, doppelte Raute auf der 6er-Position und 2 Stürmern. Was soll da schon? Einer davon Alex Meyer, dann gewinnen wir alles. oh Gott. Ja, vielleicht nein, vielleicht ist der Meyer ja auch gar nicht verletzt. Vielleicht ist er nur in irgendeinem ausländischen Genlabor und man versucht ihn heimlich zu klonen. Ja, man weiß nicht, was da los ist. Steckt man da drin. Aber wenn es nicht so scheiße wäre und super lustig, was wir hier reden, könnte man nur noch weinen. Also es ist wirklich traurig und es ist wirklich definitiv nicht nachzuvollziehen, was hier schon wieder passiert ist, dass wir hier wieder stehen und sagen, keine Abwehr, kein Sturm, aber immerhin ein defensives Mittelfeld. Danke dafür. Also da muss man auch wirklich nochmal Danke sagen an die Eintracht, das haben sie wieder prima hinbekommen. Es ist wirklich zum Heulen eigentlich. Also es ist absolut grauenvoll und ich wette, sie lernen wieder nichts daraus. In der Sommerpause, wenn wir sagen, ach warte mal, was haben wir denn hier an Leuten auf der Liste, Innenverteidiger, ach Gott, so viele, ach herrje, nee, da hole ich mir nichts Neues, was haben wir denn hier noch, okay, Stürmer, ach herrje, da haben wir auch noch so viele und da ist noch der ausgeliehen und da ist noch das und was weiß ich, ich weiß nicht, was die sich dabei denken, aber sie sehen es normalerweise immer wieder, dass es Situationen gibt, da reicht das nicht, was du da aufstellst und ja, aber gut. Ich bin mir jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Die denken aufgeregt. Da gar nicht. Die gehen nur nach dem, was auf dem Papier steht. Es scheint wirklich so. Klar, es ist eine absolute Ausnahmesituation jetzt wieder, dass zwei Spieler gelb gesperrt sind, die sonst spielen könnten, dass noch etliche verletzt sind und so weiter. Das ist auch super ärgerlich und auch super nervig. Aber es ist definitiv was, was du in so Planungen zumindest mit einrechnen musst, dass dann Spieler da sind, die zumindest noch ein Niveau haben, was Bundesliga-tauglich ist, und zwar sofort auf den Punkt. Und nicht irgendwie, naja gut, die haben Potenzial, die können sich entwickeln. Und auch nicht, oh, der war jetzt 5 Jahre verletzt, oh, hoffentlich kann er irgendwie sich da ins Spiel sofort reinfinden und spielt wieder super. So kann es eigentlich nicht sein. Das ist auch nicht seriös, so zu denken oder zu planen. Das ist einfach nur Irrsinn. Na gut, du kannst jetzt nicht für jede Position 48 Leute da irgendwie vorhaben. Das will ich damit auch gar nicht sagen. Ja. Aber du kannst ja auch das System anpassen. Aber genau, das können wir ja auch nicht. Genau. Ja, das ist ja eher unser Problem. Wir sind nicht variabel genug vom System her, ja. Und damit kommen wir halt nicht davon runter. Da können wir machen, was wir wollen. Ja, da hast du völlig recht, ja. Nun gut. Aber das sind, denke ich, so die Aufstellung, die wir wahrscheinlich am Samstag, 15:30, glaube ich, ist es sogar. Also beste Fußballzeit natürlich. Hoffen wir mal, dass was geht, muss ich wirklich sagen. Also ich würde mich freuen, es wird auch sicherlich wieder die Euphorie ins Stadion bringen, dass die Leute sagen, wow, jetzt haben wir richtig Bock, die Fans werden wieder richtig heiß drauf. Die Heimspiele, ja, wenn da eine Chance ist, irgendwie wieder international zu spielen, da rasten ja wieder alle aus. Gerade wenn du so ein Spiel wie jetzt am Samstag wieder gewinnen solltest. Ja. Mal schauen. Was denkst du denn motivationsmäßig, wie sehr sind die Dortmunder jetzt motiviert, nachdem Klopp auf dieser dann ja doch sehr emotionalen Pressekonferenz da seinen Abschied erklärt hat, dass die Saison jetzt noch ordentlich über die Bühne bringen, dem Trainer zuliebe? Also ich muss wirklich sagen, da sprichst du was Gutes an. Ich denke, es versteckt schon dem einen oder anderen so ein bisschen die Lust auf Dortmund, muss ich auch wirklich sagen. Viele Spieler definieren sich ja mit, da wird gesagt, ja, hier Dortmund alles super und sind auch wirklich, der Verein ist klasse, aber es wird auch immer gesagt, ja, mit Klopp zu arbeiten ist einfach super, sind super Trainer. Denke ich, ist schon für den einen oder anderen extremer Knick und auch erstmal zu verarbeiten. Im Großen und Ganzen, mit ein bisschen Glück, ist der ein oder andere mal nicht ganz konzentriert und macht einen individuellen Fehler, der ja im Endeffekt bei Borussia Dortmund die ganze Saison schon dazu führt, dass sie die Spiele so verloren haben. Also vielleicht haben wir da Glück und wir nutzen es und sind mal eiskalt und effizient. Im Großen und Ganzen denke ich, wie du auch vorher schon gesagt hast, ich denke, das wird eher dann nochmal für Kloppo, wird jetzt nochmal eine Bomben-Endrunde gespielt, die letzten, was sind es jetzt noch, 5 Spiele, oder 4 Spiele, ich weiß jetzt gar nicht, 5 Spiele, oder? Ja, da wird jetzt nochmal Gas gegeben und am Ende geht ein Kloppo auch mit der Gewissheit, Dortmund spielt nächstes Jahr international. Das ist so das, wo ich es mir schon vorstellen kann. Aber vielleicht haben wir Glück, es ist noch relativ frisch, in Anführungszeichen. Es ist noch in den Spielerköpfen drin und vielleicht können wir es wirklich ausnutzen, dass der ein oder andere mal ein bisschen da eine Schwächephase hat und ein bisschen unkonzentriert ist und einen individuellen Fehler macht. Oder wie siehst du das? Genau, ich denke, die sind eigentlich schon über diese Phase des Trauerns und des Erschüttertsein drüber hinaus, sondern die sind jetzt wirklich schon in dieser Phase, jetzt erst recht alles für den Trainer. Wir haben uns jetzt irgendwie von Platz irgendwie nach oben auf Platz 9 gekämpft, ja, internationale Plätze sind zum Greifen nah. Die werden jetzt richtig Gas geben und richtig motiviert sein, aus den letzten Spielen die vollen Punkte irgendwie mitzunehmen, um zumindest noch auf einen Europacup-Platz zu kommen. Da kommen wir denen natürlich mit unserer desolaten Aufstellung gerade recht. Da hast du völlig recht. Das ist wirklich was, was mir auch Angst macht. Und es ist leid. Man steckt nicht wirklich drin. Ich bin so zu 110% motiviert werden, denn die letzten Spiele, wie du schon sagst, waren ja schon nicht schlecht. Ja, also das wird eine harte Nummer. Also ich glaube, diese Klopp-Geschichte wird uns da eher schaden als helfen an der Stelle. So ist es ja meist, aber bei uns, also angeschlagene Gegner oder sonstiges, die eventuell laut Medien super angeschlagen und fertig sind, liegen uns ja nie. Also das muss man ja wirklich auch sagen. Hinzu kommt halt, wir spielen auswärts, ja. Also das waren halt bis jetzt auch noch nicht unsere Stärken, ja. Das stimmt. Obwohl irgendwann auch die Serie mal reißen muss. Ja, aber nicht mehr in dieser Saison. Ja. Da glaube ich nicht dran. Ja. Da glaube ich absolut nicht dran. Was tippst du denn gegen Dortmund? Also ich bin mal Optimist und tippe auf ein 2:1 für uns. Jetzt muss ich wieder aufpassen, warum ich mir das hier aufschreibe. Da wir ja auswärts spielen. 1:2. Korrekt. Was tippst du denn? Genau, nur nochmal als Hinweis an dieser Stelle, Marvin hat ja letzte Woche für Gladbach getippt, dass wir 3:0 gewinnen und er hatte gesagt, dass irgendwie Kittel, Valdez und Aigner Tore schießen. Das hat ja irgendwie nicht funktioniert, Herr Marvin, ne? Nur so als dezenter Hinweis. Ich habe letzte Woche 2:2 gesagt, was sage ich in dieser Woche? Ich glaube, Dortmund, feuerfrei. Ein 3:2 für uns, also 2:3. Gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Aber du möchtest auch die Torschützen nicht benennen, wie der Marvin. Ich bin nicht lebensmüde. Ja, also, das weiß ich doch, dass das schief geht. Wenn jetzt Meier auf dem Platz stehen würde, dann vielleicht, aber so nicht. Nee, nee. Genau. So ja, nicht. Wir hoffen mal, dass ein Aigner noch einen Ticken mehr Zielwasser getrunken hat und dann. Dann kann da auch mal was drin sein. Und ein Seferovic sich einfach ein bisschen unter Kontrolle hat. Da haben wir schon mal 2 von deinen getippten 3. Haben wir doch dann schon voll. Ja, das ist doch ideal. Ist ideal, denke ich doch auch. Genau, wenn wir gerade noch bei dem Thema Meier waren, da war ja die Woche dieser Artikel bei der FR Online, wo spekuliert wurde, ob dieser lange Ausfall, den Meier jetzt verletzungsbedingt hat, nicht auch gleichzusetzen ist mit Karriereende. Ja, das hatte ich auch gelesen, obwohl er ja sofort da dementiert hat und hat gesagt, Mensch, Leute, was soll der Quatsch? Und das ist natürlich auf keinen Fall mein Karriereende sozusagen, vorzeitiges Karriereende auf keinen Fall. Erstmal abwarten, was so ist. Obwohl man schon auch meiner Meinung nach zwischen den Zeilen rauslesen konnte, wie enttäuscht er auch darüber ist, dass er da jetzt 6 Monate ausfällt und nicht diese vorher, glaube ich, angekündigten 3. Das ist natürlich auch hart für so einen Spieler, also gerade in dem also Alter. Du musst jetzt mal von heute aus anrechnen, 6 Monate, das heißt, der steigt irgendwie ab Oktober, November wieder ein, ja, dann muss er ja auch erstmal wieder spielerisch fit werden, dann kommt die Winterpause, also realistisch zu sehen, ist er in der zweiten Hälfte der Saison 15-16. Also ja. Rückrunde ist was, wo er wieder, wenn wirklich alles gut geht, das ist es ja, ich wünsche ihm das ja alles und dass er auch wieder an seine Stärken zurückkommt und so weiter. Ich erinnere aber nochmal, ich glaube, das war doch jetzt Anfang der Saison, wo er nicht fit war am Anfang, Schaf ihn dadurch nicht spielen lassen hat. Also ein Schaf wird ihn auch nur, denke ich, spielen lassen, wenn er wieder an alte Klasse anknüpfen kann. Und ansonsten haben wir natürlich da wirklich würde mir super leid tun für ihn, aber es ist natürlich so eine lange Verletzungspause in dem Alter, ist natürlich immer schwer wegzustecken. Aber toi, toi, toi, wir wünschen ihm natürlich auch von hier alles Gute, dass er schnellstmöglich wieder und doch eventuell nur nach 3 Monaten schon wieder einsteigen kann. Aber es ist schon ein harter Schlag. Also könnte ich mir vorstellen, dass das definitiv erstmal für ihn was ist, wo er heute und auch die nächsten Wochen erstmal bös dran zu knabbern haben wird. Gerade wenn du, ich glaube, das ist wieder so eine Operation, die auch schon an operierten Knie ist, oder wie ist das? Oder Patellasehne? Ja. Ja. Ah, da sieht man. So ist es, ja. Aber gut. Wie gesagt, wir wollen schwarzen Peter nicht irgendwo anmalen. Hoffen wir, dass er. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe ja auch damals gedacht, naja, ein Valdez, Rotkreuzbandriss, der wird wahrscheinlich auch, wenn überhaupt, dann so ein bisschen auf der Bank rumsitzen und mal Kurzeinsätze bekommen. War ja ein super Spiel eigentlich am Wochenende. Also man sieht, auch die älteren Generationen können mit schweren Verletzungen umgehen. Und dementsprechend toi toi toi für Alex Meyer, dass er dem nacheifert und dann auch wieder mit vollem Elan spätestens in der Rückrunde im nächsten Jahr dann wieder angreifen kann. Ja. Denke ich auch. Nee, aber nochmal ein guter Punkt gewesen. Ja, also da muss man auch gucken. Ist natürlich auch eine Position, die du dir im Sommer überlegen musst, wenn ein Alex Meyer auf jeden Fall laut diesen Gerüchten erst in der Rückrunde wieder kommt, will nicht mit nur Valdez und Seferovic als nominelle Stürmer in eine Runde gehen. Aber ich denke, da müssen wir uns auch keine Sorgen drum machen. Ja, ansonsten haben wir noch was auf dem Plan? Nö, wir haben es jetzt sehr erfolgreich geschafft, die Liste fertig abzuarbeiten, nicht wahr? Das ist doch prima, ja. Also ich habe auch nichts mehr hier auf dem Zettel. Gut, dann würde ich auch sagen, überstrapazieren wir es gar nicht, sondern machen den Sack zu. Ja, leider diese Woche ohne Frau Alex und Herr Marvin kurzfristig auch noch irgendwo verschollen. Verloren gegangen, genau. Genau, wir gucken mal, ob wir das nächste Woche wieder mit mehr Mann hier hinbekommen. Und dann gibt es auch noch mal ein bisschen Infos, wie es dann aussieht mit dem 30.05. mit unserer Live-Session in Frankfurt. So viel können wir auf jeden Fall schon sagen. Und da gibt es dann nächste Woche noch ein bisschen mehr Input. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Viel Spaß allen, die nach Dortmund fahren. Bringt ordentlich Punkte mit. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Yeah.